Abschnitt 36 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Aubertin. Die Mittagswolke. Während ich so im Garten sitzend dieses alles schrieb, hatte über mir eine kleine Wolke gestanden. In endloser Höhe und in der Einsamkeit des weiten, blauen Himmels. Ich sah zu ihr hinauf in ihre Ferne. Sie stand still, schritt weder vorwärts noch zurück. Doch war in ihrem Innern eine leise Bewegung, ein sich trennen und lösen, bei dem die Wolke immer zarter und durchsichtiger wurde. Und schließlich ist sie vor meinen Augen geschwunden, aufgesaugt in die Unermesslichkeit der Welt und in die klare Tiefe der großen Abgründe. O, könnten die Sätze, die ich zaudernd füge, rein und leise sein, wie dieser himmlische Vorgang, und notwendig wie seine kristallene Gesetzmäßigkeit. Ende von Abschnitt 36.